triff mich auf der Party, ich bin grad am Blazen. Doch du bist gegen Drogen und tust mich deshalb haten. Du hast Shisha geraucht, hab ich Pflanzen gebaut. Mein Genre ist Flavor oder Gunshisa-Sau. Baka baka, yep, deine Ho hat sich in mich verliebt. Doch ist verständlich, denn ich bin nicht nur ein bisschen sweet. Ich bin so wie eine Süßigkeit und bin reich. Du sippst aber Tetra Pak Tütenwein. Egal Purple Haze oder White Widow. Ich smoke die sowieso, alles einfach so. Einfach so. Für mich ist das Laughing. Ich bin zwar auf der Party, aber auch da am Hustle. Ich tanze mit sehr vielen Hoes und sie sagen, James, wir sind bereit, dein Ding zu blowen. Geil. Ich hab Eis überall, nach dem Shoppen sieht der Store aus wie nach nem Überfall. Ich shoote und shoote und shoote und shoote. So wie mein Ding in deiner Hure. Ich shoote und shoote, mach Stress bei der Police. Du kriegst aber auch nur richtig Bulli. Ich shoote und shoote und shoote und shoote. So wie mein Ding in deiner Hure. Ich shoote und shoote, mach Stress bei der Police. Du kriegst aber auch nur richtig Bulli. Meine Ho weiß, dass ich Nummern hinter ihren Rücken schiebe. Denn Bitches fliegen auf mich, ähnlich so wie Mückentiere. Ich habe Double Cups und hate Double Doobies. Du hast kein Flavor, so wie Wassersmoothies. Bitches lieben diesen Dude, weil er hat Blues bei und ihm gehört 3/4 von Dubai. Ich finde dich sehr gay. Denn Homie, du hast viel zu wack, ist hell gay. Ich smoke Haze auf dem Konzert, ich sag dir dann, don't panic, it's organic. Dritten lieben meine Texte. Ach, scheiß drauf, sippe lean und relax. Cops suchen mich, doch ich bin gerade auf der Party. Dort rauch ich dicke Butts mit diesem Art. Bin ich so, dass ich ne Pizza mit Ananas. Tu ich so, in den Mixer trinke ich ganz schön. Ich shoote und shoote und shoote und shoote. So wie mein Dick in deiner Hure. Ich shoote und shoote, mach Stress bei der Police. Du kriegst aber auch nur richtig Bulli. Ich shoote und shoote und shoote und shoote. So wie mein Dick in deiner Hure. Ich shoote und shoote, mach Stress.